Fernsprecher France Telekom, Hauptstraße Chevry-Guermont, Ecke Rue de l'Église an Radio Apuri. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Prospekt über die Behandlung von Pferden mit der französischen Überschrift Ne mangez pas de cheval, Ausrufezeichen, also bitte nicht die Pferde essen, wobei dieser Fernsprecher hier in einer Ecke aufgestellt worden ist, die von Mauern umgeben ist, wobei eine der beiden Mauern von Efeu umrankt ist. Links neben der neben dem Fernsprechkabine befindet sich ein großer brauner Papierkorb bzw. Abfallbehälter und links daneben unter einem Baum eine kleine Bank aus Gusseisen und Holz sowie der obligatorische Postkasten der französischen Post. Ansonsten eben außer diesem Pferdeprospekt und etwas dunklem, etwas dunklem Moos in einer Ecke der Mauer, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.